Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Denn um weiterfahren zu können, braucht der Bus Geld. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Was hast du heute auf der Pfanne, Holger? Ich habe gedacht, wir basteln uns mal ein eigenes Auto. Ach. Das berühmte weiße Blatt Papier. Genau. Das Problem ist, darüber hinaus habe ich überhaupt nichts gedacht. Das heißt, wir entwickeln jetzt die Sendung, während wir sie aufzeichnen, und dann gehen wir nach Hause. Okay. Wenn ich dir sage, Andreas, bau dir mal ein Auto, wo fängst du an, dir ein Auto zu bauen? Wo ich anfange? Also ich überlege mir erstmal, was für ein Antrieb? Ja, nehme ich jetzt einen Verbrennungsmotor oder nehme ich einen Elektromotor? Holzvergaser. Oh, naja, das wäre ja auch ein Verbrennungsmotor, also eine Wärmekraftmaschine oder eine Elektromaschine. Ich würde mir wahrscheinlich heute auch immer noch kein Elektroauto bauen. Oh. Ja. Warum? Weil ich an die Komponenten nicht so ohne weiteres rankäme. Ja. Wahrscheinlich. Das ist jetzt subjektiv. Aber ich weiß eben, wenn du mich heute fragst, sieh doch mal zu, dass wir bis nächste Woche ein fertiges Auto haben, würde ich sagen, immer ein Verbrenner, weil da weiß ich ganz genau. Wo man einen Motor kaufen kann und so. Ja, wo ich den ganzen, oder wo habe ich sogar, liegt dann schon da, muss ich dann nur noch zusammensetzen. Stimmt, Elektro musst du dann im Zweifelsfall bei eBay beim Chineser bestellen oder so. Ja, oder du, da tut's ja auch ein Waschmaschinenmotor oder irgend so ein ganz normaler, irgendein Industriemotor, Elektromotor. Gibt es wie Sand am Meer. Ja. Also die gibt's, es ist kein Problem, die kriegt man auch gebraucht. Aber der Trick ist ja jetzt nicht der Elektromotor und die Verkabelung und der Akku, sondern die Steuerung. Ja. Ja, und die kann ich selber nicht. Ich bin Maschinenbauer und kein IT- oder Elektrotechniker. Ja. Das kann ich einfach nicht. Ich würde einen Benziner nehmen, wahrscheinlich. Einen kleinen Benziner. Benziner, kein Diesel. Nee, weil der eben, es ist auch leichter realisierbar. Diesel heute mit der, also wenn das zulassungsfähig sein sollte, das Fahrzeug, dann wäre mir die Dieselabgasnachbehandlung zu komplex. Ja. Ah, okay, stimmt. Du kannst ja nicht einfach nur einen Rußfilter dran klatschen, sondern du brauchst nur 27 komische Katalysatoren für. Naja, wenn es zulassungsfähig sein sollte, dann müsste ich ja die heutigen Zulassungsbestimmungen einhalten. Ja. Oder man nimmt eben Komponenten, womit man die Zulassungsvorschriften umschifft. Nee, das geht. Jetzt bin ich ja, ich höre. Naja, es würde also denkbar. Das System untergraben. Naja, so ist es ja nicht. Es gab ja früher, kannst dich vielleicht noch daran erinnern, auf Käferbasis oder auch auf Entenbasis. Beachbuggy. Ja, genau, Beachbuggy oder irgendwelche Sportwagen, die hier Colani, Luigi Colani. Ja, diese schwülstig war. Colani war immer schwülstig. Irgendwie zerlaufener Käse, sagt man aus. Aber das gab es wirklich früher oft, dass das Käfer-Plattform, also es war ein Plattformauto, du kannst ja beim Käfer das Häuschen mit, weiß ich nicht, 75 Schrauben, kannst du ja abschrauben, hochnehmen und dann damit fahren. Ja. Fährt ja trotzdem. Ne? Keine selbsttragende Karosserie. Genau. Habe ich mal gelernt. Ja, genau, die selbsttragende Karosserie, da ist die Bodengruppe und das Häuschen eben ein Teil. Und also die Amerikaner haben ja noch, teilweise heute glaube ich sogar noch, Rahmenautos. Ne? Da gab es eben irgendwelche fetten Kastenstahlrohrrahmen, richtig dick dimensioniert. Die beim Unfall einfach die Energie abgegeben haben. Ja, an deinem Brustbein. Ja, genau. Da hat sich gar nichts verformt. Ist auch Quatsch, die haben sich schon verformt. Aber die Dinger, da konnte man eben die Karosserie auch immer abschrauben. Das wurde ja auch in vielen Fällen so gemacht, dass man dann eben nur den Rahmen benutzte und dann irgendwas anderes darüber gestülpt hat. Also gerade im Stockcar-Bereich, die haben dann Rennwagen gebaut, wo dann eine GFK-Schale, die aus der Entfernung betrachtet ungefähr so aussah wie das Serienauto. Ja. Ja, aber bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass das hatte mit dem Serienpendant absolut gar nichts mehr zu tun. Aber reichte ja, wenn man da irgendwo auf dem Rang saß in Indianapolis, dann sah die Kiste ganz genauso aus wie, weiß ich nicht, wie ein Camaro oder irgendein anderer Chrysler. Da gab es ja ganz viele Autos, die eben legendäre Tourenwagen waren, aber die mit den Serienautos nichts zu tun hatten. Du sagtest, einen kleinen Benziner würdest du einbauen? Ja, ich würde mir ein kleines Auto bauen. Ja. So, ich würde die Philosophie von Colin Chapman. Kenne ich nicht. Nee, der Lotus. Ah. Lotus, also der Mann hinter Lotus war Colin Chapman. Aber aus dem Lotus kommt unser eins doch überhaupt nicht mehr raus in unserem Alter. Naja. Man kann sich ja so ein Auto maßschneidern. Ja. Meinst du, so ein Hubsitz? So irgendwie sowas. Elektroschere. Ja. Genau, rein nur mit Schuhzieher und raus nur mit Korkzieher. Nee, also pass auf, und dann, um nochmal jetzt die Zulassungsfähigkeit, also ja. ich bleib jetzt mal bei diesem Käferbeispiel. Da reichte es ja, eine Plattform zu nehmen, irgendwie aus den 70ern, ja, oder meinetwegen auch aus den 60ern, die ja technisch ganz gleich war, denn es gelten in Deutschland jedenfalls und in der EU gilt immer das Erstzulassungsdatum des Autos, um eben festzulegen, was muss der alles schon können oder haben. Ja, und wenn man jetzt ein Auto hat, was Baujahr, weiß ich nicht, 68 ist, dann muss man nicht mal zur AU. Ja, also der kann quasi hinten raushusten, so viel wie er will. Was die in der Regel auch machen, wenn man ihnen mal begegnet. Naja, wenn man hinterherfährt, riecht man schon deutlich die Lebensäußerung. Aber das ist ja auch super. Ich finde das total spannend. Daran merkt man erstmal, wie viel besser die Luft in unseren Städten auch geworden ist. Ja, na klar. Ne? Das finde ich immer wieder faszinierend. Das heißt aber nicht, dass wenn man jetzt diese Basis benutzt, ja, dass es auch so schlecht sein muss. Also du kannst ja auch einen viel moderneren Motor einbauen. Ja. Was ich auch tun würde, nicht? Also ich würde wahrscheinlich schon einen Spritzer einbauen. Da ist ja dann die Gemischaufbereitung so, dass da also viel weniger Abgas hinten rauskommt. Der kann sogar schon G-Cut haben. Kann man ja auch machen, ne? Die Produktion meldet sich. Frage, was ist denn die Basis? Also was gilt denn, dass das Auto noch als, das ist ein Auto vom Baujahr 64 oder 68? Was muss da drin oder dran sein? Na, der Rahmen mit der Fahrgestellnummer. Wenn man den Rahmen mit der, also die Frage war eben, wie wird denn das definiert, die Basis des Autos? Mhm. In diesem Falle wäre das eben ein Volkswagen, Typ 11, ja, oder Käfer ist ja Typ 11, glaube ich, nee, Typ 1. Frag mich nicht. Typ 1. Typ 1, der erste VW war eben ein Käfer. Und der hat eben diese Plattform, wo die Fahrgestellnummer hinten eingeschlagen ist und die steht auch in den Papieren. Und wenn man jetzt mit einem Fahrzeug mit diesen Papieren zum TÜV fährt, ja, also oder ja, zum TÜV für die Betriebserlaubnis, dann guckt der immer als erstes erstmal in die Fahrzeugschein oder in den Fahrzeugbrief und sagt, wir haben ja einen Käfer. Dann prüfen wir doch erstmal die Fahrgestellnummer. Dann ist die Fahrgestellnummer identisch. Wunderbar. So, aber nun sieht der ja ganz anders aus. Der hat ja kein Käferhäuschen drauf, sondern ein Erdbeerhäuschen. Naja, Hast du schon ein fahrbares Erdbeerhäuschen? Und eine GFK-Karosserie ja, zum Beispiel. Nicht? Ja. Also da könnte dann, gab es ja alle möglichen, eben Colani oder Bonito hieß einer, der war von der Firma Fiberfab oder Aztec. Also alles sehr stromlinienförmige, super Sportwagenkarosserien. Hatte man früher im Quartett die Dinger und hat gedacht, das wären Autos, dabei waren es Käfer. Ne? Naja, eigentlich sind es Käfer. Ich meine, spätestens dann, wenn er die Kiste anlässt, dann hört man hinten Flat 4 im Heck. Nicht? obwohl da gibt es natürlich dann auch schon wieder Umbauten. Nicht? Dann sagt einer, okay, wir drehen die ganze Kiste um. Ne? Also wir machen das Getriebe nach hinten und den Motor davor. Ja? Dann ist es fast schon ein Mittelmotor. Also wenn man nur die Plattform hat, das technische Setup kann man natürlich verändern in alle möglichen Richtungen. Man kann eine andere Vorderachse einbauen. Da gibt's ja dann aus der Käferwelt gibt's ja alle möglichen Sonderachsen, die man da benutzen kann. Oder man baut sich hinten eine Schräglenkerachse ein aus dem Automatikkäfer. Geht alles. Also man kann da sehr, sehr weitgehend Veränderungen vornehmen, was heute, wenn der Käfer jetzt Baujahr 2022 wäre, auf gar keinen Fall mehr ginge. Ja, nur eben, weil er schon so alt ist. Damals gab es nur wenig Zulassungsvorschriften. Mhm. Und deswegen, wenn ich mir ein Auto bauen würde, ein eigenes, nach meinen eigenen Vorstellungen, würde ich eine Basis nehmen, die sehr alt ist. Ähnlich ist es übrigens auch bei Zweirädern, bei Motorrädern, also im Harley-Davidson-Bereich, glaube ich, da ist die Grenze 58 oder 57, Baujahr 57, alles, was davor liegt, da kann man also beinahe beliebig. Also das sind dann diese Hochsteh-Chopper-Dingsie. Die müssen eben nur einigermaßen glaubwürdig tatsächlich auf einem Rahmen des Baujahrs 57 aufbauen. Also ich möchte all die Baujahr 57 oder davor sind, nicht auf Herz und Nieren prüfen. Da ist wahrscheinlich irgendwo eine Stelle, wo die originale Fahrgestellnummer drin ist und der Rest ist bei Schweben. Wenn die Vorschriften, die Bestimmungen so sind. Wenn dann, die Schweißnähte nicht so gut zu sehen sind, dann ist man gut wegpoliert. Im Zweifel sind die Schweißnähte besser, ne? Ja, oder so. Ja, also. Ich weiß, ich habe dich mal gefragt, was ist dein Traumauto und du hast mich dadurch verblüfft, dass du sagst, ja, so ein 8-Zylinder Mercedes GL, den ich so unsexy fand. Aber, und jetzt sagst du, ein kleines Auto würdest du dir bauen, wenn du selber eins. Es ändert sich dreimal am Tag. Wenn du mir dreimal am Tag, da kommen immer andere, je nachdem, wie gerade die Stimmung ist oder über was ich mich gerade geärgert habe. Also ich. Warum ein kleines Auto? Naja, sind wir wieder bei Colin Chapman, der hat gesagt, don't add power, reduce weight. Ja, Leistungsgewicht. Ja. Man sagt ja mal Leistungsgewicht, so und so viel Kilowatt pro Kilogramm Fahrzeugmasse. Ja. Ja, und wenn ich jetzt ein Auto habe, was nehmen wir mal ein leicht rechenbares Beispiel, 600 PS hat und wiegt 600 Kilo, dann hast du eben ein PS pro Kilo. Ja. Ja. Oder wenn du 600 PS hast und die Kiste wiegt 1200 Kilo, dann sind es schon nur noch 0,5 PS pro Kilo, die die Masse beschleunigen müssen. Also es ist immer besser, du hast viele PS für wenig Kilo. Ja. Und jetzt kann man ja sagen, okay, man pustet den Motor auf mit dem Kompressor oder mit dem Turbolader, dann hat er mehr Leistung. Oder man sagt, komm, ich schmeiß den ganzen Mist raus, die ganzen Dämmstoffe, den Beifahrersitz, hier ein paar R4-Sitze eingebaut. Alles, was da schwer ist, raus damit. Ja, ich fahre also wirklich nur mit dem nackten Driving Gear. Ja, und da ist eine Menge, gerade heute, aktuell, bei den heutigen aktuellen Autos, die sind riesenschwer. Das heißt, ein R4 mit einem 120 PS Motor wäre eigentlich eine Bombe. Ja. Ja, gab's. Gordini. Nein. Gordini. Ja, also es gab richtig aufgeblasen, die nicht serienmäßig, aber gab mal die hieß Rallye Infernal, da durfte man überhaupt mit allem fahren, was irgendwie sich vorwärts bewegt. Ja, eine Mischung aus Gabelstapler und Ente fuhr auch mit. Ja, also ist aber ewig her, irgendwann in den 60ern, was Französisches. Und da gab's Renault 4 La Quatrelle mit dicken Motoren drin, also alles, was da reinpasste. Aber Platz genug ist ja, ne? Der R4 ist ja auch so ein Plattformauto. Ach. Ja. Das geht auch. Also da ist die Karosserie auch noch aufgeschraubt. Nicht ganz so wie beim Käfer, aber so ähnlich. Mhm. Gut, naja, und dann müsste man sich eben ein Setup bauen, was die Kiste auch gut fahrbar macht. Also ich würde wahrscheinlich dann irgendwann umschwenken auf den Rahmen. Also nicht Plattform, sondern Rohrrahmen, damit der eben denn so eine Käferplattform, wenn man mit der fährt, die ist wabbelig. Okay. Also die verwindet sich, die ist nicht verwindungssteif. Also da muss auf jeden Fall irgendwie ein Gitterrohrrahmen zur Verstärkung oben drauf, also ein Häuschen. Da reicht wahrscheinlich ein Überrollbügel, wenn der an den entscheidenden Punkten gut verschweißt ist. Ja, und dann kann man sich überlegen, was baut man für eine Karosse rauf? Und das ist natürlich immer eine Frage, was will man denn überhaupt haben? Warum baue ich mir denn ein Auto? Ja. Nicht? Es gibt ja immer wieder Setups, die wünscht man sich. Ja. Automodelle, die toll aussehen, aber da gab es zum Beispiel irgendein Hyundai Coupé, ist auch schon ungefähr 20 Jahre her. Ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Der war so ein bisschen rund gelutscht. Ne? Der Vorläufer, der hieß S-Coupé, der war ziemlich blöd. Und dann kam einer, der hieß wirklich Coupé, den gab es auch mit einem V6 drin. Aber eben Frontflitsche. Ja, das ist halt auch das. Wenn man sich so ein Auto sieht, halt auch nicht, was für eine schöne Coupé-Form hat und auch einen vernünftigen Motor hat, ein gutes Getriebe hat und dann aber Frontantrieb. Dann gibst du einmal ordentlich Gas, fängt die Karre an zu flattern. Naja, also nicht mal, der fuhr gar nicht mal so schlecht, aber er wäre um Längen besser gefahren, wenn er eben einen Heckantrieb hätte. Ja, eine Kardanwelle, ein Differential und eben so. Und ich fand bei meinem schnellen Fronttriebler, also Fiat Barchetta, der hat ja glaube ich auch 120 oder sogar ein paar mehr PS auf 900, knapp 1000 Kilo. Mhm. Wenn ich den Vollgas beschleunigt habe, hat das Lenkrad angefangen zu flattern, weil er einfach zu leicht war. Naja, da dreht er alles durch und irgendwie hat das Differential dann noch versucht dagegen zu steuern und die Stabilisatoren, die waren am Ende ihrer Kraft, ist es nicht. Nicht? Also wenn du wirklich so einen Frontantrieb ist Teufelswerk. Nicht immer, doch. Für 95% der deutschen Autofahrer ist es ganz gut so. Ja? Stimmt. Ja. Ich schließe mich da ausdrücklich mit ein, Holger. Ja, wenn man mal nicht so aufpasst. Du kennst ja den. Was ist der Unterschied? Also so ein Fronttriebler, der untersteuert ja immer, ja, und ein Hecktriebler übersteuert ja immer. Erklär das mal ohne Bild für die Hörerschaft. Was ist der Unterschied zwischen Untersteuern und Übersteuern? Da zitiere ich mal meinen Freund Walter Röhrl. Ja. Ja, der hat ja mal gesagt, also wenn man ein Fahrzeug fährt, was übersteuert, dann sieht man den Baum, in dem man einschlägt in der Kurve. Und wenn man eins fährt, was untersteuert, dann hört man den Baum, in dem man einschlägt. Ja, also es ist relativ einfach. So, naja gut. Und dann ist immer nur noch eine Frage, was würde ich mir für eine Karosserie raufbauen? Naja, gut, also so wie ich jetzt angefangen habe, ja, mit geringem Gewicht und einem gut ausbalancierten Fahrwerk, ja, dann würde natürlich irgendeine Coupé-Karosserie raufgehen. Aha. Und genau das gab es ja in den 60ern und 70ern eben für die Käfergemeinde. Da wurden eben irgendwelche schnittigen Karosserien gekauft und darauf gesetzt. Da gab es dann auch irgendwelche Mustergutachten, Festigkeitsgutachten, die eben die Karosserie betrafen. Und wenn man das dann alles sauber gemacht hat, dann gab es auch einen Gutachter, der die Fahrzeugveränderungen abgenommen hat. Man konnte diese Karosseriebausätze einfach so bestellen und zu Hause in der Garage drauf nieten. Genau. Und das war also für einen einigermaßen begabten Selberschrauber auch machbar. Mhm. Denn ein Käfer war ja nun nicht komplex. Kein komplexes Auto. Nicht? Da gab es, weiß ich nicht, 25 Kabel, die konnte man dann kurz mal abstecken und dann wieder aufstecken. Und das Problem bei diesen Dingern war eben immer nur die Qualität des Umbaus und wie viel Geld hat man dann in die Perfektionierung gesteckt. Mhm. Ja? Also Fahrwerk und vor allen Dingen Versteifung des Ganzen. Sieht man diese Dinger heutzutage eigentlich noch? Warum eigentlich? Sind die Weichmacher raus und die Karosserien zerbröseln? Ja. Nicht? Also dann gab es Unfälle, dann sind die wirklich zerplatzt und gut, man hätte als so im Bootsbautechnik hätte man die wahrscheinlich wieder hingekriegt. Aber ich habe gerade letzte Woche habe ich einen gesehen, so ein Aztec GT, der war ganz ordentlich und der hatte aber eben auch deutlich sichtbar Verstärkungen eingebaut, Verschweißung, also Knotenbleche an den besonders stark belasteten Stellen. Und der war okay, also der fuhr auch gut. Nicht? Der hatte eben einen ganz normalen Käfermotor drin mit zwei Doppelvergasern, hatte also so viel Leistung, dass es Spaß machte zu fahren. Und der erzählte mir, dass er das Getriebe auch umgebaut hat. Also das Käfergetriebe hat ja nur vier Gänge. Der hat also ein längeres Differential einbauen lassen, was die hohe Schule ist. Da muss man erstmal einen finden, der dann die Räder so fräst, dass eben auch alles wieder passt und einigermaßen geräuschfrei auch funktioniert und harmoniert. Und der kann mit der Kiste jetzt eben auch bergauf 160 fahren, sagt er. Aber dadurch, dass die unteren Gänge eben verhältnismäßig lang sind, ist es etwas freudlos, an der Ampel loszufahren. Ja. Gut, aber eben die Spreizung ist dann eben ein bisschen zu klein. Viele Leute haben ja auch Porsche-Getriebe mit 5 Gängen eingebaut, was ging. Ja, aber bloß die sind Goldstaub, die sind wahrscheinlich dann teurer als der ganze Umbau. Okay. Und diese Autos, die jetzt überlebt haben, das sind so ein paar Buggies und das sind so ein paar, Bonitos, Colanis, wüsste ich jetzt nicht. Habe ich auch schon gesehen, aber es gab ja dann in den Nachfolgegenerationen gab es auch Umbauten. Da gab es zum Beispiel, wie hieß denn der, Walter Treser? Treser sagt mir noch was. Ehemaliger Audi-Entwicklungsingenieur, Da habe ich auch kein Bild vom Kopf. Also ja, der Mann mit den bunten Pullovern. Ich meine von den Fahrzeugen von denen. Naja, der hat Audi Coupés umgebaut. Ne? Okay. Also diese Treser-Autos, die waren eine Weile lang, waren die total hip. Waren das Umbauten oder waren das Anbauten? Naja, der lief als Autohersteller. Okay. Nicht? Also das war dann schon mehr als ein Umbau, genauso wie ja auch die Autos von AMG zum Beispiel. Nicht? Da ist ja auch der Hersteller, ist ja dann auch AMG oder Alpina. Okay. BMW, die liefen immer als Hersteller. Die liefen, die Rohkarossen oder die Basisautos waren Großserienfahrzeuge, bei AMG Mercedes und bei Alpina eben BMW. Aber die hatten eigene Fahrgestellnummern. Und die haben die also selber vergeben, die Fahrgestellnummern, und liefen als Hersteller. Mhm. Und wenn man es so betrachtet, haben die sich auch ihre eigenen Autos gebaut. Das war natürlich auch schon eine Serienfertigung. Ja. Und die war auch sehr, sehr sophisticated. Aber zum Beispiel, um da jetzt anzuknüpfen, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, Alpina hat sich jetzt davon verabschiedet. Nicht? Die bauen keine Verbrennungsmotoren mehr, gar keine. Bauen die jetzt Elektromotoren oder bauen die gar nicht mehr? Na, die bauen, glaube ich, gar nicht mehr. Da muss ich nochmal gucken. Also ich habe letztens eine Pressemitteilung gegeben. Die vermarkten jetzt noch Alpina als Marke und sorgen sich auch noch für die bestehenden Autos. Aber die haben sich aus dem Autobau oder werden sich demnächst aus dem Autobau zurückziehen. Weil es eben zu komplex ist. Ja. Die Vorschriften, die Zulassungsvorschriften und insbesondere auch die Abgasvorschriften, die stehen dem ja entgegen. Wenn du so eine Kleinserienautos baust, dann willst du ja bestimmte Sachen realisieren, die eben die Großserie nicht liefert, nicht leisten kann, aus welchen Gründen auch immer. Und es hört jetzt irgendwann auf. Nicht? Wenn wir jetzt Euro 7 kriegen, irgendwann wird das ja Gesetz werden. Die Definition ist noch nicht hundertprozentig sicher. Aber da wird es dann Autos geben, die will man eigentlich gar nicht mehr fahren. Die macht einfach keinen Spaß mehr. Was machen die dann? Die dürfen überhaupt keine Schadstoffe mehr emittieren. Also da kommen nur noch Maiglöckchen hinten raus. Und natürlich auch kein CO2, um Gottes Willen, Verbrauchsvorschriften. Das wären eben ganz, ganz kleine Motoren, die dann wahrscheinlich dreifach aufgeladen sind, um trotzdem 180 PS zu kriegen. Ich wollte gerade sagen, wie kriegst du dann so 2-Tonnen-Fahrzeuge, wie sie heute modern sind, dann überhaupt noch bewegt und sowas? Eben. Oder sehen wir dann in Zukunft kleinere Autos wieder? Wir hatten es ja in der Elektromobilität. Müssten es kleiner, aber die sind, die müssen ja trotzdem die Vorgaben erfüllen, trotzdem, und es beißt sich einfach. Der Aufwand für so ein Auto ist, also was die ganze Vorschriftenerfüllung betrifft, immer ungefähr gleich, ob der jetzt klein oder groß ist. Natürlich kannst du für ein kleines Auto nur weniger Geld verlangen als für ein großes Auto. Ja. Und da haben die Hersteller natürlich verständlicherweise erstmal weniger Interesse dran, und der Anteilseigner, also der Aktienbesitzer der großen Firmen, erst recht nicht. Ja. Der sagt bei der Hauptversammlung, wir wollen mehr Rendite. Und das ist damit nicht zu erzielen. Und deswegen gibt es eben dann bestimmte Autokonzepte in der Zukunft nicht mehr. Also du hättest ein heckangetriebenes kleines Benzin-Coupé. Ja. Warum kein Cabrio? Weil ein Cabrio immer sich stärker verwindet als ein Coupé. Ja, aber... Jetzt könnte man ja ins Cabrio auch einen Überrollbügel einbauen, der die Sache versteift. Oder das in Kauf nehmen, weil man damit offenem Dach, also ohne Dach fahren kann, was ja ein Wert an sich ist. Du, mir persönlich, Holger, ich bin oder war früher mal rothaarig und sommersprossig und sonnenempfindlich. Okay, ja. Und die paar Male, wo man wirklich mit Spaß offen fährt, also das ist dann immer, wenn die Sonne kurz vorm Untergehen ist, an Tagen, die nicht ganz so krachend heiß sind, also die fand ich bisher zu selten. Ne? Die paar Mal, die ich mit einem Coupé, mit einem Cabrio gefahren bin, einmal mir einen Mörder-Sonnenbrand geholt. Okay. Das hat mich dann auch für den Rest meines Lebens davon geheilt. Und außerdem sind Cabrios immer sensibler. Ja, du hast immer das Problem mit dem Dach und irgendwann altert es und dann musst du eine neue Dachhaut kaufen für viel Geld. Oder es geht nicht auf oder es geht nicht zu oder es regnet rein. Ich bin nicht so ein Cabrio-Fan. Ja, also wenn mir mal eins zuläuft, dann fahre ich damit. Ne? Also ich habe ja... Ich hatte erst ein einziges Cabrio in meinem Leben, das war Fiat Bacchetta, 2007, 2008 rum. Und das hat mich in einer solchen Weise versaut, dass ich gesagt habe, wenn ich mir noch mal ein Fahrzeug kaufen sollte, das ausschließlich dem Personentransport dient, dann werde ich alles daran setzen, dass das ein Cabrio wird. Naja, dann mach, kannst du das tun. Es gibt ja Cabrios heute. Sehr schöne sogar, aber das sind auch alles Verbrenner, ne? Weil das Auto, was ich mir bauen würde, hätte einen Elektromotor. Also ich würde es mir natürlich nicht bauen, ich würde es bestellen. Ja, aber ein Elektromotor, ein Elektroauto als Cabrio? Habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Der 500er Fiat, den gibt es zumindest mit diesem Rolldach. Gut, okay. Aber das ist ja fauler Kompromiss. Manche sagen dazu auch schon Cabrio. Nein. Die liegen falsch. Aber was ist mit dem Taycan? Nee, den gibt es auch nicht als Cabrio, auch nicht als Targa. Und das wäre halt auch, ist halt auch dann unerschwinglich für so Typen wie mich. Ja, naja, gut. Aber sowas wie hier so, ne, Fiat Spider, so diese Sachen, ne, MX-5, diese kleinen Fahrzeuge, die fand ich immer da ganz toll. Da übrigens beim MX-5, da würde ich eine Ausnahme machen, weil der ist ja Hecktriebler. Stimmt, das ist auch noch ein Hecktriebler. Der ist Hecktriebler, ja. Und der ist ja, der kommt was? Ja dem Lotus Elan wieder sehr nahe, also der erste MX-5, der wie hieß der, NB1 oder NA, nee, NA hieß der. Der war ja immer als Wiedergänger des Lotus Elan, wurde der ja bezeichnet. Ja, da sind wir wieder bei Colin Chapman. Und genau, also das Setup von dem ersten MX-5, der brach ja die Cabrio-Welle wieder los. Ja. Ja, da ging es ja dann richtig los. Dann kam der Z3. Auch ein wunderschönes Auto. Auch ein Hecktriebler. Ja, da würde ich der gefällt mir formal nicht so. Also ich würde lieber den MX-5 nehmen und dann natürlich kam das Damenklo, der SLK, Mercedes SLK, auch ein Hecktriebler. Ich lege ja Wert auf Karosserie, also auf Optik, und der SLK hat mir nie gefallen. Also ich finde, irgendwann hat aufgehört, schöne Cabrios zu bauen. Ich weiß gar nicht, warum die das gemacht haben. Also die alten SL, die fand ich wirklich toll. Ja, das hörte, glaube ich, auf mit dem 129er. Ich weiß, welcher ist das? Der R129, das ist der nach dem Bobby Ewing SL. Ja, der Bobby Ewing SL ist dieser Luden, ne? Der ganz mit einer ganz geraden Linie ist. Genau, das ist der R107. Also praktisch der 124er als... Nee, das ist der 129er. Der hat auch ganz viele 124er-Komponenten und deswegen ist der auch gut beherrschbar. Okay. Den würde ich mir als SL300 kaufen, ja, mit dem M103, mit deinem M103. Ja. Wobei, da würde ich dann lieber noch ein echtes 124er Cabrio haben. Na gut, kann man das ja auch. Das wäre so ein Träumchen. 380 SL oder sowas. 380. Ja, Ich hatte einen 260er und der hat schon, der ist unter 10 Litern gar nicht angesprungen. Das, aber als Cabrio ist ja kein Butter- und Brotauto, das ist ja ein Spaßauto. Naja, ich würde es halt für den Alltag benutzen. Das ist halt so das Problem. Darum habe ich sowas halt nicht. Weil sowas stellst du nicht in Berlin-Tempelhof vor die Haustür und lässt es da vergammeln. Na gut, also ich glaube, es kristallisiert sich gerade heraus, der Autopapst mag Hecktriebler. Ich eigentlich auch, aber ich habe bisher in meinem Leben recht wenig Hecktriebler gefahren. Oder anders gesagt, die Hecktriebler, die ich gefahren habe, die hatten alle, ich glaube, der einzige, der mehr als 70 PS hatte, war mein 260e. Ja. Also alle anderen hatten weniger als 70 PS. Ja, aber der fuhr doch gut. Du redest doch in jeder Folge davon. Das ist also eine ganz tolle, also ja, Traumauto. Also, ja. Aber du hast ihn verkauft. Ja? Ja. Die Kisten, die ich im Moment am Start habe, haben alle Hecktriebler. Alle. Volvo 240, 190e und Smart. Ja, der Smart hat sogar einen Heckmotor. Jo, ja. Mein Roller auch. Heckmotor. Ja. Ein Roller ist ein Hecktriebler. Aber der hat kein Differential. Ne? Aber Anti-Schlupfregelung, was ganz lustig ist. Bei einem Roller. Ja, die Vespa, die GTS hat ASR. Du kannst also nicht mal so schön dekorativ vor der Kneipe ein Power-Wheelie machen. Und das geht nicht. Du kannst aber mit dem Ding wirklich auf nasses Herbstlaub auf Kopfsteinpflaster, kannst du einfach beliebig Vollgas geben, der regelt hinterher. Das ist schon wirklich faszinierend. Okay, das ist sagen wir mal nicht ASR, sondern Launch Control. Launch Control? Ja. Nee, der macht das auch während der Fahrt. Also das, wenn du starke Unebenheiten hast und so, reduziert er auch manchmal die Kraft. Na gut, okay. Also dieser ganze Kram, der wäre natürlich in dem Auto, was ich mir selber baue, nicht drin. Nee, wozu auch? Nicht drin. Nee. Das brauche ich nicht. Ein Sperrdifferential, ein mechanisches Sperrdifferential. Was macht das? Na, das sorgt, normalerweise hast du beim Differential ja den Effekt, dass die unterschiedlichen Kurvenradien beim Kurvenfahren, würden ja normalerweise dazu führen, dass das kurveninnere Rad durchdreht. Weil es ja genauso dreht wie das kurvenäußere Rad, aber einen kleineren Weg zurücklegt. Mhm. Und deswegen heißt ein Differential auch Ausgleichsgetriebe. Das sorgt eben dafür, dass das dann dass der Ausgleich im Getriebe mechanisch stattfindet. Mhm. Und ein Sperrdifferential macht das wieder weg. Ja, also nimmt diesen Ausgleich weg. Das heißt, du möchtest immer mit einem durchdrehenden Rad um die Kurve fahren? Nein, die haben eine Sperrwirkung von 25, 50 oder 75%, je nachdem, was man macht. Das funktioniert über, wie so eine kleine Bremsbeläge, wenn man so will, im Differential. Und dadurch hast du eben die Möglichkeit, wenn man ein bisschen ambitionierter Auto fährt, im Wettbewerb meinetwegen, also mit einem kontrollierten Drift, um die Ecke zu fahren. Och. Ja. kann man schon mal machen. Also Auto, das ich mir bauen würde, könnte ich das nicht machen, weil das wäre sowieso ein Nutzfahrzeug. Aber der Witz ist eben, es gibt nach wie vor Autos, da sagt man sich, warum gibt's den nicht mit? Oder warum muss der nun und so? Und wenn man sich ein Auto selber baut oder selber umbaut, um eben die Konfiguration so zu machen, wie man sie am liebsten hätte, nur der Hersteller hat es nie realisiert, stößt man bei aktuelleren Fahrzeugen leider auch immer an Grenzen. Ja. Wegen der Abgasgesetzgebung. Ja, selbst wenn man jetzt ein Auto hat, was alle Regeln erfüllt, nur eben du willst unbedingt einen anderen Motor drin haben, wird es schwer. Ja, es ist nicht völlig unmöglich, aber sehr bürokratisch und alleine die Gebühren, die da immer fällig sind bei den diversen Unternehmen und Behörden. Ja, und da obendrauf kommt dann ja auch noch die Umbaukosten als solches. Was du auch immer wieder sagst, wenn du sowas mit einem modernen Auto machst, kann es gut sein, dass in 10, 15 Jahren das technisch einfach nicht mehr funktioniert, weil irgendwelche Steuerelemente, irgendwelche Software... Ja gut, aber das passiert ja auch bei einem Auto, was nicht umgebaut worden ist, nur da ist dann dein Herzblut eben nicht drin. Stimmt. Ja, also halt nicht so weh, das zu verschrotten, immerhin. Genau, also wenn man so einen schönen... Ich muss mal überlegen, was hab ich denn mal? Nein, ich brauche ja gar nicht so weit wegzudenken. Mein 190e, der hatte ursprünglich mal einen 2-Liter-Motor drin und hat jetzt aus einem 124er einen 2,3-Liter-Motor drin. Geil. Ja, und das ist der auch noch Vierzylinder, ne? Ja, der ist optisch nicht zu unterscheiden, ne? Also du kannst höchstens am Motorkürzel, an der Motornummer kannst du sehen, der hat irgendwie, es steht noch 102 drauf, aber dann kommt eine andere Zahl. Und das ist tatsächlich eine Kombi, die ist richtig gut. Ja. Ich würde fast sagen, die ist sogar besser als der 103er, den gibt's ja auch, also als Sechszylinder, der 190e 2.6, aber da ist der Motor ja natürlich viel schwerer. Ja. Und dadurch wird er auch kopflastiger und dann ist dann eben nicht so gut zu handeln in der Kurve. Also, und dann, das wäre was, da würde ich auch sagen, okay, ich mache mich jetzt nackig und besitze jetzt zwei Fahrzeuge, die ich nicht brauche. Aber ein 190er mit so einem schönen Motor und das dann am besten auch noch unverbastelt. Weil es ist ja aus irgendeinem Grund, haben die Leute ihre 190er ja immer mit irgendwas verbastelt und irgendwelche Spoiler und irgendwelche komischen Filme. Aber das ist zum Beispiel auch so eine Auswirkung dessen, dass man eben nicht mehr so mit leichter Hand da mal eben das gesamte technische Setup ändern darf, zulassungstechnisch. Und deswegen fingen sie eben an, irgendwas aufzubappen, irgendwelche Hutzen oder Spoiler, Frippentheken, oder Kotflügelverbreiterungen. Das war mal eine ganze... Das war eine Zeit, oder? Das war so, in den 80ern ging das los, ne? So Ford Capri, die auf einmal 3 Meter breit waren und. Naja, dieses Showtuning, nicht? Denk mal an König, Die, was ja aus Porsche und Tiefbettfelgen, weißt du? Ich meine, das hat ja, wenn man wirklich Tiefbettfelgen drauf macht und hast dann plötzlich hinten 8 Zoll breite Felgen oder sowas. Ja, mit einer Einpresstiefe von 0. Ja. Genau. Ja, und ihr schleift was. Nee, aber vor allen Dingen die armen Radlager. Ja. Wenn du damit 1000 Kilometer fährst, dann machen die dicke Backen und also, das ist, also, und so gesehen verstehe ich dann den Gesetzgeber auch, dass der eben darauf besteht, dass bestimmte Sachen eine Betriebserlaubnis brauchen, eine Anbaugenehmigung etc. Denn mit so einer Kiste im öffentlichen Straßenverkehr, also das ist ja eine rollende Bombe irgendwann. Ja. Also das hat schon seine Bewandtnis. Man kann nach wie vor ja auch immer noch jede Menge Sachen verändern. Ich habe letztens, was haben wir da gemacht? Das war was relativ Einfaches. Ein Bremsenswap an einem Motorrad. Ja, also da ist die Serienbremse, der hat vorne Doppelscheibenbremsen mit Einkolbenbremsen und die waren alt und nicht mehr richtig top und ich wusste, dass man da auch von einem ganz anderen Motorrad, also in diesem Falle war es eine Yamaha und ich wollte gerne Triumph-Bremsen anbauen, von denen ich wusste, dass die Plug and Play passen. Ja, und der Bremsenhersteller war bei irgendein japanischer Zulieferer. Und dann habe ich mit dem Gutachter gesprochen, der das abnehmen sollte. Sollte man übrigens immer machen, wenn man anfängt, sich sein eigenes Fahrzeug zu bauen oder sein Fahrzeug weitgehend zu verändern. Bevor man losschraubt, erstmal jemanden fragen. Erstmal alles aufschreiben, so viel Informationen sammeln aus möglichst seriöser Quelle, wie man kriegt. Aha. Und dann sich einen Gutachter suchen bei TÜV DEKRA KÜSS, mit dem man die Sache erstmal bespricht. Ja. Ja, der hat erstens Erfahrungen, der kann einem sagen, wie man es machen muss, damit er es problemlos abnehmen kann. Es gibt nämlich viele Fälle, da würde er es gerne abnehmen, kann er aber nicht, weil Dokumente fehlen, nicht eindeutig beschrieben ist, um was für Teile es sich handelt. Das muss der alles in seinem Gutachten aufschreiben und es muss nachprüfbar sein, damit auch der Nächste, der dann sieht, da ist doch eine völlig andere Bremse dran, der muss dann erkennen können, aha, aber da steht hinten links, steht hier in den Papieren, 4A steht da dran und das guckt da tatsächlich, 4A, das sind die Bremsen, die hier eingetragen sind, alles gut, gute Fahrt. Ja, also es ist extrem bürokratisch, wenn man sich selber was bauen will, sein Auto verändern oder sogar ein eigenes Auto bauen will, in Deutschland, ist also nicht wie in weiß ich nicht, Nairobi, wo man sich eben irgendwie was zusammenfegt und dann zusammenschweißt und losfährt. Bei uns in der EU muss alles zugelassen sein. Wenn das nicht der Fall ist, fährt man immer ohne Betriebserlaubnis und damit ohne Versicherung. Ja. Leider Gottes. Egal wie gut man als Schrauber ist. Ja, du kannst Kfz-Ingenieur sein mit 20 Jahren Berufserfahrung, du darfst es trotzdem nicht. Ja, ich merke, ich hätte es leichter, weil ich würde tatsächlich nur innen umbauen, weil Das ist was anderes. Ich bin mit meinem Ford Transit fast zufrieden als Fahrzeug jetzt. Und würde aber wirklich, also ich würde gerne mal Westfalia erklären, wie sie diesen Campingausbau besser machen können. Gut, mach aber doch mal. Vielleicht gibt dir ja jemand einen kleinen Beratervertrag. Glaube ich nicht. Dann gibt es das merke ich echt gerade. Den Ford Transit, die Holgi Edition. Ne? Zwei Jahre bin ich jetzt mit dem unterwegs. Ein Ford Transit Nugget mit kurzem Radstand ist es. Und ich würde tatsächlich, also was ich merke ist, der hat zum Beispiel eine Wasseranlage. Ich habe 40 Liter Frischwasser, eine Spüle mit Elektropumpe, Grauwassertank. Das brauche ich nicht. Ja, das ist einfach viel zu voluminös. Du weißt schon alles. Ja. Voluminös. Voluminös. Und auch schwer, wenn es voll ist. Wenn es voll ist sowieso. Ich habe das stillgelegt. Ich benutze das gar nicht, weil du kommst, also ich gehöre halt zu den Leuten, die jetzt nicht irgendwie 3 Tage in der Wildnis stehen, sondern ich stehe irgendwo am Campingplatz oder und da weiß der Geil was. In der Regel da eine Infrastruktur, da kannst du dich auf ein normales Klo setzen. Da kannst du dich auf ein normales Klo setzen. Ich habe sogar ein Klo da hinten drin, das ist auch kein Problem, aber ich brauche halt keine 40 Liter fließendes Wasser, sondern mir reicht ein kleiner 5 Liter Kanister. Damit du dir morgens Kaffee kochen. Damit ich einen Kaffee kochen kann, damit ich ein bisschen was abwaschen kann und fertig. Na gut, aber das sind so Sachen, sowas würde ich zum Beispiel bauen. Ja, das kannst du ja problemlos machen. Also gerade so im Wohnmobilbereich. Ja, ja. Das sind keine. Aber das Problem da ist, was ich gerne haben möchte, ist, ich möchte gerne das Aufstelldach in meinem Nugget. Das will ich haben. Mhm. Ich will nur den Rest da unten drin anders. Also das ist so ein bisschen das Problem. Ach so, und dann, na gut, nicht, aber das ist wieder ein Problem. Du kriegst also ein bestimmtes Ausstattungspaket. Genau. Wenn du ein Aufstelldach haben willst, musst du das Ausstattungspaket C nehmen. Ich glaube nicht, dass es das Auto mit einem Westfalia, also mit diesem Westfalia Aufstelldach und dem Bett da oben drin, glaube ich nicht, dass es das nackt gibt. Ja, na gut, aber wenn es das gäbe, würde ich es mir, glaube ich, sofort... Das ist eine Frage des Angebots, nicht? Ja. Und der Hersteller sagt, okay, also ja, alle wollen so ein Aufstelldach, aber wir können ja noch mehr Geld verdienen, wenn man noch die ganze Wasseranlage und das und das und das, ja, und das noch. Das ist auch, glaube ich... Das musst du dann eben mitbezahlen. Ich glaube, das sind auch so Sachen, die... Das war bei mir ja genauso. Ich habe das gelesen, habe gesehen, okay, ich habe dieses Auto, ich habe das Aufstelldach, das Bett oben ist so und so groß, die Sitzbank kann ich auch nochmal zu einem Bett machen in der und der Größe. Oh, ich habe 40 Liter Wasser dabei, das ist ja total super. Man glaubt ja immer erst, das ist total super. Und dann stellst du fest, eigentlich brauche ich es überhaupt nicht. Na gut, aber nicht. Dann hast du es ja schon bezahlt und dann ist alle anderen auch, das ist allen anderen auch egal. Aber um nochmal, komm mal ruhig nochmal auf so ein Wohnmobil zurück. Wenn du da jetzt Veränderungen drin vornimmst, also beispielsweise einen anderen Sitz, ja, du hast vielleicht... Schwierig. Ja, da kommt man dann auch schon wieder in einen Bereich, der zulassungsrelevant ist, weil da eben Sicherheitsgurte drin sind, Sitzairbags vielleicht. Wobei das da gibt's aber auch einen Zubehörmarkt. Also es gibt ja auch wirklich, ne, so Drehteller für einen Fahrersitz. Aber das müssen alles auch Sachen sein, die ist ja für die Aufprallsicherheit oder den Insassenschutz wichtig, die abgenommen sind. Ja. Die müssen eine Festigkeitsprüfung hinter sich haben und damit wird's eben teuer. Ne? Ja. Es geht viel, man kann immer noch viel umbauen oder umbauen lassen, aber man muss es auch bezahlen können. Ja. Also so wie früher, dass man sagt, ach, ich schweiß mir da eine Sitzschiene rein und dengel mir da den Opel Manta Schalensitz rein. Haben wir oft gemacht, hat wunderbar funktioniert, hat auch immer gut gehalten. Ja. Heute wäre es der helle Wahnsinn. Ne? Da würde bei jeder Hauptuntersuchung würde dann die Frage kommen, sagen Sie mal, haben Sie für die Sitzkonsole auch Papiere? Ja. Also, haben Sie getrunken? Andreas Kessler, ich danke dir. Mach's gut. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und wer uns da besonders viel Geld einwirft, wird im Abspann von einer angenehmen Frauenstimme erwähnt. Hier die Liste. Sebastian Busse. Ist eine kurze Liste.